de mi condición de cubano, me ata y me Thank you.

dürft ruhig durchdrehen.

We'll be right back. Mein Name ist Hardy Heller. Weiterhin viel Spaß. We'll be right back.